Initiative Vermisste Kinder – Unsere Aktivitäten. Die Initiative Vermisste Kinder setzt sich dafür ein, Kinder zu schützen, Familien zu unterstützen und gemeinsam Wege zu finden, vermisste Kinder wiederzufinden. Unsere Arbeit umfasst mehrere wichtige Bereiche. Prävention. Wir entwickeln und verbreiten präventive Aufklärungsangebote, um Kinder, Jugendliche und Eltern für Gefahren zu sensibilisieren. Durch Schulungen, Informationsmaterialien und öffentliche Kampagnen stärken wir das Bewusstsein für sichere Verhaltensweisen und mögliche Risiken des Alltags. Hilfe bei der Suche nach vermissten Kindern. Wenn ein Kind vermisst wird, zählt jede Minute. Mit unserem zentralen Online-System zur Suche vermisster Kinder wird die Vermisstenmeldung nahezu in Echtzeit veröffentlicht und erreicht Tausende von Menschen. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und den betroffenen Familien koordinieren wir die Informationen. Unser Ziel ist es, vermisste Kinder schnell und sicher zurück nach Hause zu bringen. Hotline für vermisste Kinder. Die 116000-Hotline steht rund um die Uhr für Informationen und Hilfe zur Verfügung. Die Hotline wird seit 2011 von der Initiative Vermisste Kinder betreut.